interessant in der Bibel zu entdecken, dass dort sehr viel mit Zahlen oder immer wieder mit den gleichen Zeitabständen zu lesen und berichtet wird. Immer wieder dauern besondere Ereignisse 3 Tage. Der Apostel Paulus schrieb: Zuerst habe ich euch weitergegeben, was ich selbst empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, das ist das Wichtigste, und so steht es schon in der Heiligen Schrift. Er wurde begraben und am 3. Tag vom Tod auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Das Alte und das Neue Testament enthält viele solcher am 3. Tag Geschichten. Josefs Brüder kommen ins Gefängnis und werden am 3. Tag freigelassen. Rahab sagt den israelischen Spionen, sie sollten sich von ihren Feinden verstecken und würden am 3. Tag in Sicherheit sein. Als Esther erfährt, dass ihr Volk niedergemetzelt werden soll, beginnt sie zu beten und fasten. 3 Tage und 2 Nächte verbarg sie sich, bereits so gut wie tot. Fest entschlossen zu sterben, hatte sie alles aufgegeben. Und als sie am 3. Morgen ungerufen vor den König trat, wusste sie genau, dass nur das goldene Zepter sie vor dem Tod bewahren kann. Er retten konnte. Es war der 3. Morgen, an dem Josua auf wunderbare Weise errettet wurde, als er das Volk Israel durch das todbringende Flussbett des Jordans führte. Dank Gottes herrlicher Bewahrung kam er mit dem ganzen Volk trockenen Fußes durch den Fluss und gelangte so ins gelobte Land. Der Verheißung. An jenem 3. Morgen wurde das Volk der Juden vom Tode errettet, um endlich all das in Empfang zu nehmen, für das es aus Ägypten erlöst worden war. 3 Tage und 3 Nächte verbrachte Jona im Bauch des Wals. Er war auf eigenen Wunsch über Bord geworfen und musste erst seinen eigenen Willen und Ungehorsam absterben. Begrenzt mit den Schlinggewächsen seiner Widerspenstigkeit versank er im Meer und am 3. Tage, ebenfalls wie vom Tod entstanden, an Land gespült zu werden. Nun kehrte er zurück mit erneutem Auftrag, eine Stadt vor dem Untergang und vor dem Verderben zu erretten. Welch tiefer Sinn steckt hinter diesen wunderbaren Geschehen, 3 Tage und 2 Nächte. Der 3. Morgen, woran erinnert uns das? Jesus Christus, Karfreitag, Ostersonnabend, Ostersonntag. Dieses Schema wiederholt sich so oft, dass schon der Prophet Hosea sagt: Komm, wir wollen zum Herrn umkehren. Er hat uns geschlagen. Nach 3 Tagen wird er uns wieder aufrichten und uns neues Leben schenken. Dann können wir für immer in seiner Nähe sein. Fast allen am 3. Tag Geschichten liegt irgendwie so das gleiche Muster zugrunde. Am 1. Tag geschieht ein Unheil oder eine besondere Herausforderung und am 3. Tag kommt die Rettung, die Auflösung. Am 2. Tag gibt es nichts, nur das Unheil, nur die Anforderung, die einfach andauert. Das Problem der 3-Tage-Geschichten ist, dass man erst am 3. Tag erfährt, dass es sich um eine 3-Tage-Geschichte handelt. Am Freitag und am Samstag hat man das Gefühl, dass es keine Rettung geben wird. Vielleicht ist es ja auch nur eine 1-Tages-Geschichte. Und das Unglück dieses einen Tages hält jetzt für den Rest des Lebens an. Das weiß man nicht. Als Abraham befürchtet, seinen Sohn Isaak opfern zu müssen, entdeckt er das Opfertier, das sein Sohn das Leben retten kann, am 3. Tag. Lasst uns diese großartige Begebenheit heute Morgen gemeinsam betrachten. 1. Mose 22, die Verse 1 bis 18. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham? Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne und sprach zu seinen Knechten, »Bleibt ihr hier mit dem Esel?« Ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, »Mein Vater!« Abraham antwortete, »Hier bin ich, mein Sohn!« Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, »Abraham, Abraham!« Er antwortete, »Hier bin ich.« Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Witter hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Witter und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte Der Herr sieht, daher man noch heute sagt auf dem Berge, da der Herr sieht. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen, und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Es war also ebenfalls der dritte Morgen, als Abraham seine Augen aufhob und die Stätte von Ferne sah. Das war der Ort, an welchem ein Messer ins Herz seines Sohnes Isaak gestoßen werden sollte. Dabei waren ihm doch in Isaak alle Verheißungen Gottes geschenkt worden. In Isaak sah er seine höchsten Erwartungen erfüllt. Als dann an diesem dritten Morgen das Messer im Sonnenlicht aufblitzte, bestimmte Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, den Witter in der Hecke zum Ersatz und errettete somit Isaak gleichnishaft zum Tode, so wie es uns auch in Hebräer 11 in der Schriftlesung deutlich wurde. Es war der dritte Tag. Am ersten Tag haben Abraham und Isaak und die beiden Knechte die Sachen gepackt, die Reise vorbereitet und sind aufgebrochen. Am zweiten Tag sind sie sicher stumm, nicht wissend, was, wie, wann auf sie zukommt, durch die karge, sonnendurchflutete Landschaft gewandert. Immer wieder wird sich Abraham die feuchten Augen gewischt haben, nicht begreifend, wieso er seinen Sohn opfern soll. Sein Ein und Alles. Einen ganzen Tag nur schreckliche Leere. Zweifel an den Gott, der ihn bisher so deutlich und so gut geführt hat. Ob Abraham die Nacht vom zweiten auf den dritten Tag schlafen konnte, das wage ich zu bezweifeln. Am dritten Tag sieht Abraham den Bestimmungsort und er weiß, jetzt geht's los. Aber zunächst noch eine andere Besonderheit. Gott ruft Abrahams Namen zweimal. Abraham, Abraham. Gott spricht nur ganz wenige Menschen in der Bibel so an. Martha, Martha. Simon, Simon. Mose, Mose. Saul, Saul. Und hier Abraham, Abraham. Gott sagte, Abraham, Abraham, er sagte seinen Namen zweimal. Ich denke, wenn Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, zweimal ruft, dann prüft er unsere Herzen. Am Anfang der Textlesung hieß es, Gott prüfte Abraham. Er erbat von Abraham das, was in seinem Leben am wertvollsten war. Er erbat Isaak, seinen Sohn. Ich denke, dass Gott von Zeit zu Zeit auch unsere Herzen prüft, indem er um Dinge bittet, die uns wertvoll sind. Gewiss war Gottes Bitte an Abraham einzigartig und ich denke auch einmalig. Obwohl Gott dich nicht bitten wird, eines deiner Kinder zu opfern, so wird er doch ab und zu etwas Kostbares von dir erbitten. Er wird deinen Gehorsam und auch dein Herz prüfen und dadurch zeigt sich, dass Gott in unserem Leben dann immer noch an erster Stelle ist. Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, wird für niemanden nur eine zweite Geigerolle oder eine zweite Rolle spielen. Wir werden uns darüber erneut bewusst, dass wir anerkennen, dass er der Eigentümer ist und wir nur die Haushalter allen unseres Besitzes. Und was Gott erbittet, wird für dich immer wertvoll sein. Es können materielle oder auch emotionale, sentimentale Werte sein, aber irgendetwas derartiges. Aber Gott prüft uns, indem er Kostbares von uns erbittet. Gott sieht unser Herz an und Gott wird uns an dieser Stelle regelmäßig prüfen. Das Zweite, was mir auffällt, ist, dass Abraham sein Opfer, also die Opferung seines Sohnes für Gott, als Anbetung betrachtete. Er nannte es Anbetung. In Vers 5 sagt er zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier. Ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten. Für ihn war das Opfer, das er Gott bringen würde, Anbetung. In 5. Mose 26 heißt es, das Volk solle Gott von den Erstlingen aller Frucht bringen und somit anerkennen, dass die Ernte von Gott kommt. Sie legten die Ernte vor den Herrn nieder und sollten ihn dann neben ihrer Gabe anbeten. Und in Sprüche 3, Vers 9 heißt es, ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines ersten Ertrages. Und ich denke, es ist wirklich Anbetung, wenn wir Gott etwas geben. Ich denke, unsere Gaben, die wir Gott geben, sind für Gott heilig. Damit sollten wir weder leichtfertig umgehen, noch sie für selbstverständlich halten. Wenn du also einen entsprechenden Eurobetrag in den Opferkorb legst oder an eine Missionsorganisation spendest oder für andere Arbeiten im Reich Gottes gibst, so repräsentiert dieser Betrag ja letzten Endes ein Teil deines Lebens. Du arbeitest stundenlang, tagelang und bekommst dafür den zustehenden Lohn. Und wenn du dann entsprechend Gott gibst, sagst du damit, Gott, hier ist mein Leben. Das ist heilig. Wenn wir Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, aber nicht mit unseren Gaben und mit unseren Geben anbeten, dann gehört ein Teil unseres Herzens noch nicht wirklich ihm. Anbetung ist also mehr, das Wort habe ich mir hier unterstrichen, ist mehr als nur Gitarre oder Klavier spielen und Gott Lieder zu singen. Das gehört auch dazu und ist ein ganz wichtiger Teil. Aber für Abraham war das Opfer seines Sohnes für Gott Anbetung. Und die Kollekte einsammeln ist Anbetung. Was mir noch auffiel, Gott sagt zu Abraham zweimal, weil du mir deinen Sohn nicht vorenthalten hast. Bei dem Wort vorenthalten frage ich mich, ob wir Gott etwas vorenthalten haben oder ob Gott bereits seinen Finger auf etwas legte, was wir ihm vorenthalten haben oder nur so schwer loslassen können. Manchmal werden uns ja Dinge zu wichtig. Wir sollten Gott und die Dinge seines Reiches allen anderen voranstellen. Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, erwartet von dir nicht, dass du alles aufgibst. Er möchte nur, dass du dazu bereit bist. Gibt es also etwas, von dem Gott sagen könnte, was ist damit? Wärst du bereit, das für mein Reich aufzugeben? Wärst du bereit, das für mein Reich zu verkaufen? Wärst du bereit, dieses oder jenes zu verändern? Würden wir demjenigen etwas vorenthalten, der uns seinen eigenen Sohn nicht vorenthalten hat? Und Gehorsam gegenüber Gott erfordert Glauben. Dieser Vers 5 ist ja ganz, ganz wichtig. Abraham sagte den Männern in Vers 5, bleibt ihr mit dem Esel zurück, ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten. Und jetzt kommt es, und zu euch zurückkehren. Er sagt nicht, und ich komme dann zurück, sondern er sagt, und zu euch zurückkehren. Das sagte Abraham im Glauben. Denn wie wollen sie also beide zurückkehren, wenn er seinen Sohn als Brandopfer opfert? Das geht ja eigentlich nicht. Die Bibel sagt uns in Hebräer 11, dass Abraham Gott seinen Sohn im Glauben darbrachte und glaubte, Gott würde ihn sogar vom Tod auferwecken. Abraham glaubte, dass Gott, wenn es sein müsste, Isaak sogar aus der Asche eines glimmenden Opfers erwecken würde, um sein Versprechen zu halten, dass die Nationen der Welt durch ihn gesegnet werden sollen. Er handelt also absolut im Glauben. Immer wenn Gott uns auffordert, ihm zum Glauben, kommen wir aus unserer Komfortzone raus in den Bereich des Glaubens. Eine Komfortzone ist eine Zone, wo Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, existiert, aber nicht gebraucht wird, und manche Christen leben und sterben einfach so in ihrer Komfortzone. Wann hast du zuletzt etwas getan, was dich in die Lage brachte, ganz von Gott abhängig zu sein? Gehorsam gegenüber Gott wird uns immer aus unserer Komfortzone in den Bereich des Glaubens bringen. Ohne Glauben ist es nicht möglich, Gott zu gefallen. Und in Vers 18 heißt es dann, und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Oder nach Luther 84, und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Als Gott sagte, in deinem Samen, da sprach er bereits von Jesus Christus. In Galater 3,16 im Neuen Testament wird diese Aussage zitiert, und es heißt, er spricht nicht über viele Nachkommen, sondern über einen, und der ist Christus. Also sagt Gott, in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde. Und er sprach über Jesus Christus, der von Abraham abstammte, weil Abraham das tat. Was tat? seinen Sohn nicht vorenthielt. Das tat Abraham. In 1. Mose 15 schloss Gott einen Bund mit Abraham, und ein Bund schließen heißt, du enthältst mir nichts vor und ich enthalte dir nichts vor. Und Gott sagt Abraham, weil du deinen einzigen Sohn mir nicht vorenthalten hast, werde ich dir meinen einzigen Sohn auch nicht vorenthalten. Weil du das getan hast, werden die Nationen der Erde gesegnet und Jesus Christus wird kommen. Das war der eigentliche Grund, warum Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, mit Abraham diesen Bund schloss. Bedenken wir hier nur mal die Ähnlichkeiten dieser zwei Opfer. Die Geburt Isaaks war ein Wunder, seine Mutter war unfruchtbar. Und die Geburt Christi war ein Wunder, seine Mutter war Jungfrau. Isaak wurde Abrahams geliebter einziger Sohn genannt. Jesus war Gottes geliebter einziger Sohn. Isaak war interessanterweise circa 33 Jahre alt, als diese Begebenheit der Opferung geschah. Jesus war ungefähr 33 Jahre alt, als er gekreuzigt wurde. Isaak trug das Holz für das Opfer auf seiner Schulter den Berg hinauf. Jesus trug das Holz für sein Opfer auf seiner Schulter. Er trug das Kreuz. Isaak wurde gebunden. Jesus wurde auch gebunden. Isaak beugte sich willig dem Willen seines Vaters. Er ließ es zu, dass er gebunden und auf den Altar gelegt wurde. Und Jesus beugte sich willig dem Willen seines Vaters. Er ließ zu, dass er geschlagen, gebunden und auf den Altar des Kreuzes gelegt wurde und dass Nägel durch seine Hände und Füße geschlagen wurden. Viele Bibelhistoriker sagen uns, es sei der gleiche Hügel, auf dem Gott Abraham schickte, um seinen Sohn zu opfern, kein anderer ist als der, der später Golgatha hieß. Derselbe Ort, an dem Christus gekreuzigt wurde. Wenn du die Geschichte verfolgt hast, war es am dritten Tag, dass Isaak dargebracht und gerettet wurde, und am dritten Tag wurde auch Jesus von den Toten auferweckt. Als Abraham sagte, Gott würde sich ein Lamm ersehen, sprach er vielleicht, ohne es zu wissen, schon eine Prophetie aus. Gott sorgte für einen Stellvertreter für Isaak, und er hat uns vor Grundlegung der Welt seinen Stellvertreter gegeben, seinen eigenen Sohn Jesus Christus, das Lamm Gottes, das geschlachtet wurde. Er starb an unserer Stelle für unsere Sünden. Male dir dieses Bild doch einmal aus. Das Messer war angesetzt, ewige Trennung von Gott und ewiger Tod drohten uns, aber es raschelt da hinten im Gebüsch und ein Stellvertreter war gefunden. Sein Name ist Jesus Christus und er ging willig zum Altar und er starb an unserer Stelle, damit wir Leben haben. Was für ein Retter! Weil Abraham bereit war zu opfern, kam Jesus Christus. Hast du den Sinn dieses Opfers auch für dein Leben erkannt? Ja, dann sei bereit, auch selber Opfer zu bringen und zu geben, damit Jesus zu Menschen kommen kann, die das eben noch nicht kapiert haben. Und das ist der Grund, warum diese Gemeinde hier ist, damit Menschen durch Jesus Christus Gott kennenlernen können. Wir müssen über unseren Gehorsam gegenüber Gott und die Bereitschaft als Gemeinde unsere Komfortzone verlassen und im Glauben rausgehen, um Menschen mit Jesus Christus in Kontakt zu bringen, intensiv nachdenken und auch danach handeln. Denn in Vers 14 nannte Abraham den Ort, der Herr sieht. Der Herr wird ersehen. Im Hebräischen heißt es hier Yahweh Jireh. Er hatte eine Offenbarung über Gott, Gott als Versorger. Die Worte Jahwe Jireh bedeuten buchstäblich der Herr, der alles sieht und sich um alles kümmert. Also eine Doppelung. Er sah auf der einen Seite Abrahams Gehorsam und während Abraham Gott gehorchte und auf der einen Seite den Weg zum Bergaufstieg, schickte Gott die Versorgung auf der anderen Seite den Berg auch hoch. Wenn wir wagen, Gott zu gehorchen, sehen wir es vielleicht nicht, aber Gott schickt die Versorgung, er sieht alles, er wird sich kümmern. Er ist Jahwe Jireh, unser Versorger. Wie ein Vater, der für seine Kinder sorgt, oder müssen wir besser sagen, sorgen sollte. Denn hier auf unserer Welt gibt es so vieles nicht, was nicht in Ordnung ist, gibt es zwischen Vätern und Kindern ja oftmals grausame Diskrepanzen. Ich las vor kurzem eine sehr interessante Geschichte, die sich in einer großen Stadt in Südamerika zutrug. Ein Vater war von seinem Sohn entfremdet. Sie hatten vor langer Zeit einen großen Streit und sahen sich für viele Jahre nicht mehr. Der Name des Jungen war Paco. Sein Vater versuchte verzweifelt, seinen Sohn zu finden. Er wollte Versöhnung mit ihm, konnte ihn aber nicht finden. Und so hatte er eine Idee. Ich setze eine Anzeige in die Zeitung. Und er setzte eine Anzeige in die Zeitung mit folgendem Inhalt. Paco. Alles ist vergeben. Dies ist dein Vater. Ich will dich treffen. Triff mich auf den Stufen des Gerichtes zu einer bestimmten Uhrzeit und dem Morgen. Der Vater ging hin. Und weißt du was? 300 Pacos saßen auf den Stufen zu diesem Gerichtsgebäude, die alle von ihren Vätern entfremdet waren. Und die Versöhnung brauchten. Es gibt täglich Leute, die hinter uns sind, neben uns gehen, die wir jetzt vielleicht gerade angesprochen haben, die Versöhnung mit ihrem Vater brauchen. Die müssen zuerst diese Botschaft hören. Du musst ihnen zuerst diese Botschaft bringen. Wir müssen ihnen sagen, da ist ein Vater, da ist ein Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der sich mit dir versöhnen will. Er will es. Und Gott tat dies, indem er seinen Sohn sandte, Jesus Christus, der auf die Erde kam, geboren von einer Jungfrau im Stall mit Tieren und Futterkrippe, der Jesus, dem die Hirten kostbare Geschenke brachten, vor dem sie sich beugten, um ihn anzubeten. Das war Gottes Lösung für das unglaubliche Drama, das sich jeden Tag um uns herum abspielt. Menschen, die wissen wollen, warum sie hier sind. Überall, wo du hingehst, triffst du Leute mit leeren Augen. Bei so vielen Menschen ist eine spürbare Leere und eine Sehnsucht nach dem wirklichen Leben. Andere wurden von den Lebensstürmen aber auch geplagt. Manche Leute scheinen sehr selbstzufrieden. Aber alle Menschen, ob arm oder reich, schwarz oder weiß, ungeachtet des kulturellen Familienhintergrunds, brauchen einen Retter. Gott möchte dich dazu gebrauchen, er möchte dich segnen, um andere dadurch zu segnen. Lasst uns mit der Haltung des Abrahams in die vor uns liegende Zeit gehen. Gott, hier bin ich, sende mich. Und wir werden erstaunliche Dinge sehen und erleben, die er durch uns tut. 3 Tage aus Abrahams Leben. 3 Tage in deinem Leben könnten ähnlich an dir und an anderen verlaufen und sicherlich auch wirken. Dazu segne dich Gott. Ich möchte mit uns beten. Herr unser Gott Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich, dass du uns durch dein Wort so deutlich machst, wie du dir das mit uns vorgestellt hast. Und wir danken dir immer wieder, Herr, dass du durch deinen Sohn Jesus Christus die Rettung für alle Menschen wirklich auf diese Welt geschickt hast. Und ich bitte dich für uns alle, Herr, lass uns nicht müde werden, diese großartige Rettungstat anderen weiterzugeben. Und danke, Herr, wirklich danke, dass wir diese Rettung erfahren haben und immer wieder neu aus der Kraft dieser Errettung leben können. Danke, Herr, dass du Leben schenkst. Amen. Wir singen jetzt.